das 20-Abonnenten-Special mit meinem Bruder. Moin, moin. In Paladins. Ups. Heute spielen wir Offensive. Ich klicke jetzt auf Match suchen. Okay, das tut. Let's go. Ich könnte auch. Champion soll ich spielen mit Lex? Ja, gerne. Okay. Ihr könnt auch gerne Video-Ideen in die Kommentare schreiben. Zum Beispiel Minecraft. Oder weiß nicht, Lego City Undercover. Oder Super Smash Bros. Ultimate oder Mario Kart. Vielleicht auch Splatoon. Nee, Splatoon ist böse. Ja, okay. Haben wir lieber offensive Training gespielt, es dauert kürzer. Ja, dann lass lieber Training. Darf ich mit Azan spielen? Wer ist Azan? Bist du schon wieder ein Tank? Entweder ein Heiler und Tank, ja. Heiler oder Tank. Ich zeig's dir, wo er ist. Ah, nee, nicht mit dem. Dann nehm ich sie. Nimm den Ritter. Nee, ich nehm Furia. Okay. Ich hab Lex. Perfekt. Und ich hab sie. Furia. Oh. Furia, der Engel der Rache. Warte. Ah. Komisch. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt auch gerne noch ein paar Kommentare. Und die Glocke aktivieren. Das würde mir sehr weiterhelfen. Auf alle Benachrichtigungen. Ich versuche nämlich die 50 Abonnenten zu erreichen. Dann gibt's noch mal ein paar Videos mit mir. Oder vielleicht sogar bei 30 oder 40, wenn ihr schnell seid. Soll ich Heldentum oder Entdeckung nehmen? Was du willst. Ich bin gut mit Lex. Soll ich den behalten oder noch ein anderen machen? Wie du willst. Dann mach ich einen. So. Wo bist du? Hier. Boah, ich bin cool. Ich bin cooler. Und ich kann schweben, glaube ich. Hui. Wir haben auch noch. Guck mal hier, komm mal her. Dieser Torwald hier, der ist auch ein Heiler. Ja, kauf dir am besten. Ja, ich habe mit. Kauft jetzt solche Angriffe. Ich hab Kronos und Flinker gekauft. Hier, mach mal. Wartet mal, Leute. So, Leute, was war das, Kilian? Entschuldigung, dass mein Bruder gerade nichts macht, der ist gerade unterwegs. Och Menno, guck mal hier, du stehst immer noch da und wir kämpfen. Hab einen. Danke, jetzt Offensive. Hab noch einen. Alter, haben die viele Punkte. Nicht mehr lange. Wie lange war ich denn weg? Kurz. Das war nicht von der Pasthaus. Hast du die Aufnahme immer noch an? Ja. Okay. Leute, es tut mir leid. Das war die Post. Alter, ich habe gerade eine gute Strähne. Ich habe eine Strähne von 6. Scheiße. Bin aus Versehen in nichts gesprungen. Das läuft doch gut. Ja. Dann kaufe ich mir noch das hier. Hier mehr Punkte. Das ist schon mal gut. Aber ein A-Luftangriff. Oh Mann, ich bin tot. Tot. Wir sind alle tot. Und jetzt sind alle wieder da. Wie viel Prozent von deiner Ulti hast du? 53, ne? Ich booste. Ah, bei mir ist gerade problematisch. Ich bin low. Ich heile schon. Es fuhr ja auch eine Heilerin. Ja, die ist eine komplette Heilerin. Und ein bisschen Damage wieder. Macht sehr viel Damage aber auch. Da ist dreifach Kill. Ich muss mich hier ducken. So. Ich mach meine Ulti. Wie kann man sich ducken eigentlich? Gar nicht, ne? Nein. Die haben diese Geschütze aus Milan Royale. Wenn ihr wollt, dass wir auch mal Milan Royale spielen, schreibt in die Kommentare. Ja, ich hab noch einen. Wollen wir eine zweite noch Runde? Wollen wir dann noch eine zweite Runde spielen? Ja, gerne. Ich kann mir gerade nichts kaufen, Mist. Hab sie fast? So, hab sie? Hab noch einen? Ich hab eine 10er Strähne. Hab noch einen? Ich Double hab einen 12er. Ich hab auch eine 12er. Ich hab einen Double Kill gemacht. Ich auch. Ich hab vorhin 3er vor. So, hier. Dort. Ich hab eine 13er Strähne. Ich komm zurück. Ich bin fast tot. Skin Deckung. Wo bist du? Beim hab dich geheilt. In der Mitte, danke. Ich hab Fuche ja als Kopfgeld. Ha, hab ich also gekillt. Jetzt hab ich diese Eisdinger. Okay, jetzt hier hab ich auch. Jetzt der. Hab ich. Fuche ja ist mein nächstes. Ich habe eine 19er Strähne. Ich gehe jetzt in die Offensive. Ich auch. Die hat sich da versteckt. Ich bin tot. Ich so gut wie? Nee, ich bin. Ich habe voll. Ich habe 32er Strähne. Ist es normal? Nee. Nee, meine beste Strähne ist 2. Also meine. Deine Strähne liegt bei 2. Ja. Ich habe eine Strähne von 24. Du hast vorhin gesagt, dass du eine höhere. Ja, ich habe gedacht. Ich muss mich zurückziehen. Mut, ich habe so viele Splitter, das sage ich dir. Ich komme runter. Ich war gerade oben. Ich habe Victor. Ich habe dich geheilt. Ah nein, Fury hat mich geslowt. Ich gehe auf Furia. Ich hab sie. Ich war von hinten von Ivy. Ivy? Ah, ich bin low. Ah, ich bin aus der Map gefallen. Ist meine Strähne weg? Nachspiel, Victor! Ist meine Strähne weg, wenn ich aus der Map falle? Ich glaube schon. Halt, wenn du stirbst. Ah, ich bin vorhin aus der Map gefallen. Ja, meine Strähne ist jetzt weg. Weißt du, bevor ich gestorben bin, hatte ich eine 20er Strähne. Und jetzt hatte ich nochmal 90er Strähne. Also habe ich schon 50 Kills. Die kommen jetzt auch zu uns. Ja, gewonnen! Weil sie wussten, dass sie verlieren. Und jetzt spielen wir. Lasst Belagerung. Belagerung dauert länger. Ja, okay. Meine Finger tun schon weh. Aber cool ist, oder? Cool ist. Ja. Wie findet ihr das? Schreibt es in die Kommentare. In die Kommentare. Ich Schwimmert? Warte mal. Mein Bildschirm geht nicht. Das geht gleich wieder. Nein, Kind. Okay. Ich spiele. Kann mir nachbrechen, muss ich. Mein Bildschirm. Du bist doch nicht mehr in meinem Match. Ich kann aber nicht. Kann ich Match verlassen? Ich bin draußen. Oh Mann. Oh kann Mann. Ich das Match verlassen? Naja, Leute, dann spiele ich halt noch eine Runde alleine. Es tut mir jetzt leid für alle, die sich gefreut haben, aber. Kacke. Tut mir leid. So, ja, ich bin jetzt wieder drin. Wir können dann nach der Runde. Nein, dann würde es wieder zu lange dauern. Es tut mir leid. Wer ist das? Sati, die Kunstschützerin. Moritz, wir können dann noch eine Runde machen. Aber ich möchte nicht. Du musst mich nur wieder einladen. Ich überleg's mir, okay? Okay. Kurva, Sati, Lilith, Moritz. Die haben Corvus, Buck, Jenus, Lian, Atlas. Buck bin ich gut mit. Atlas. Mit Buck war ich mal gut. Buck backt. Ich bin jetzt wieder drin. Die schießt ein bisschen langsam. Ist auch ein. Was für ein Modus ist die? Und was für ein. Heilerin? Schaden. Oh. Wofür war diese Münze da los? Keine Ahnung, Schaden machen. Guck mal, das ist eine Attrappe von mir. Lol. Die sieht voll schlecht aus. Let's go. Super, machst du das? Die haben alle deine Kills geklaut. Darum geht's nicht. Das ist ein Teamspiel. Was? Ich platziere das jetzt hier so. Wenn die darauf wirklich schießen, dann sind die dumm. Ja, kill! Die macht mega viel Damage. Kannst du mir eigentlich Münzen schenken? Leider nicht. Ich würde es gerne machen. Hä? Was ist das? Ach, egal. Wenn du die auseinander nimmst. Oh! Meine Ulti. Hä? Was sind die denn? Ich tue einfach nur die Fracht bewegen und ich. Und ich gucke hier nur zu. Ich mach grad nichts. Meine Switch ist nämlich gerade einfach ausgegangen und hat nicht mehr funktioniert. Ja. Ich finde die den Champion. Schreibt's in die Kommentare. Wie findet ihr Paladins? Das schreibt ihr bitte auch in die Kommentare. Und wie findet ihr es, dass er ein Video mit mir macht? in die Kommentare. Alles in die Kommentare. Ja. Mal wieder. Wie ich vorhin gesagt habe. Let's go. Jetzt gewinnst du. Ich krieg das doch nicht ganz so gut. Wollen wir danach noch oft keine Runde zusammen spielen? Ja, komm mal. Boah, Alter. Alter. Die ist stark, der ist stark. Da war einfach gerade so ein Hundefutter. Yeah. Trickshot. Nach vorne, ich will Kills. Das war kein Trickshot. Trickshot. Hast du fast? Ja. Die anderen stellen dir immer die Kills. Killstealer. Ja. Du machst 500 Schaden. Das ist Mann, blöde Wand. Du musst zur Payload. Wenn ihr wollt, dass auch mal Fortnite kommt, schreibt es in die Kommentare. Das dann aber ohne meinen Bruder, weil der darf es nicht spielen. Ja, ich darf es nicht spielen, Leute. Ich bin nämlich sein kleiner Bruder. Er hat aber auch keinen großen. Oh! Oh! Gott. Ui! Das war krass. Das ist eine 23er Strähne. Wollen wir denn noch eine Runde zusammen? Nein. Oh. Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst und ein Like und ein Abo da. Und es kommen demnächst wieder neue Videos. Ciao. Vielleicht auch mit mir. Ciao.